Grenzenlos hören. Bayern 2. Hörspielpool. Longkamp. Erkundungen für die Präzisierung des Gefühls für einen Aufstand. Träume. Aufstände. Gewalt. Morde. Reise, Zeit, Magazin. Tagebuch. Von Rolf-Dieter Brinkmann. Bearbeitung und Regie Ulrich Gerhardt. Beobachtung. Zittere im Bett und kann nicht sagen, ob das von draußen, dem Lärm der Wagen kommt oder von mir. Wahrscheinlich beides. Roman. Anfang. Ich bewegte mich durch ein Labyrinth aus gespenstischen Gästen und Lauten durch die Gegenwart. Gegenwart. Ich erinnere mich, dass mich einmal nachmittags auf offener Straße ein albtraumartiges Gefühl überfiel in der Ehrenstraße, wo ich eine leere, breite Kreuzung überquerte, durch diese Kulisse aus Boutique, Kiosk, Hähnchengrill, Taxistand, Fischbraterei und Lederwarengeschäft. Und dann wurde ich mit rasender Geschwindigkeit wie ein Bündel Lumpen in eine Zimmerecke geworfen, während ich weiterging. Und wieder ein Albtraumaugenblick. Als ich im Sommer eine große Illustrierte aufschlage, der Stern. Ja, dieser Stern ist verwuselt. Und ich sehe die ganzseitigen Bilder vom Zugunglück, schwarz und rauchend. Und das Bild sagt, nein, nein, Entsetzen, Grauen. Und ich schlage die Seite um und da liegen zwei nackte Körper am Strand und sonnen sich. So wird man gesteuert, ja, nein, bis die Emotionen kaputt sind. Und dann halte ich einmal diese Seite gegen das Fensterlicht und dann sehe ich, was los ist. Diese zerfetzte Landschaft ist in den nackten Körpern. Und auf der Straße passiert das Gleiche. Da geht ein Mädchen, ihr Körper ist lustvoll. Und dann sehe ich den Körperausdruck, die Stumpfheit, die Leere im Gesicht und ich kann alle möglichen blöden Wörter hören. Und wieder ist da diese Steuerung, ja, nein. Und dann lese ich einmal Überschriften und ich denke, ist das eine Halluzination? Was bedeuten diese Nachrichten? Und dann eines Samstagabends nach der Spätvorstellung im Fernsehen kommen die letzten Nachrichten und sie enden mit der Nachricht von einer verkohlten Leiche im Heizungskeller in Düsseldorf. Dann kommen noch Wetternachrichten und das Programm vom nächsten Tag, ist das nicht irre? Gegenwart, ein einziger wahnhafter Albtraum. Was bleibt denn, wenn man die Wörter, das Gerede abzieht? Verstümmelte Körperbewegungen, zerbrochene Gesichter, starre Bewegungen, wirre Gesten. Und ich merke, wieder sitze ich verkrampft, zusammengezogen, voll Abwehr. Einmal ging ich durch die Stadt und war total steif. Die entsetzliche psychische Anstrengung zu sehen, was ist. Die Landschaft zu überblicken von oben. Die äußere Landschaft. Orte, Farben, Bewegungen, Stille, Gerede, Menschen, Labyrinthe, durch die ich bisher gegangen bin und dazu die innere Landschaft. Gedanken, Freude, Hoffnung, Ängste, Tode, Sex, Gewalt, Geld, Drohung. Sortiere Bilder aus, Vorgänge für Szenen. Winter 1969, mein wuseliges Zimmer, Nächte bei Exit mit Freiend, der wuselige Thomas Mahler, Kiffen, Marlens Geburtstag voller Kiff, Musik, Kiffplätzchen, Arbeite an Gras, Ediere, Silver Screen, gebe dann im Frühjahr alles wieder auf. Leute, Verbindungen. Fahre nach Flieland, bin ängstlich. Lebe allein, lese Wilson, kreche mit M. Sonne. Reise vorher nach Vechta, mache Film. Vechta und Flieland. Zerre rum an mir. Winter 1970. Lebe allein, trinke, wandere nachts lange allein rum, gehe in Kneipen, sehe die Verrottung, kann nicht mehr nach oben, kriege die Panik, laufe allein rum, werfe Steine, wie Leute umbringen, mich ekelt. Halte eine Lesung in Duisburg, Anfang 1971, schreibe Hörspiel, brauche Geld, verkaufe Bücher, gehe schwimmen, esse Weizengel, magere ab, lese Burroughs, kaufe keine Zeitung mehr, kein TV mehr, kein Kino, will nicht mehr reden, rede lange, murmeln nachts mit M. Elende Küche. Frühjahr 1971 mit freiend Einbrechen, Wut, wollen Bilder stehlen. Der tote Vorort, die Rolle in die schöne Stille und gehen lange zurück in das Grauen. Staubig, zerschlissen, phantomhaft. Fahre nach Montpellier zurück, fliege nach Berlin, gehe durch die zerfallene Kulisse, schreibe zweites Hörspiel, Sommer 1971. Fahre nach Klagenfurt, Wien, zurück über München. Wieder diese Zerfallenheit, überall das Rummuffen der Leute, das Erstarren. Winter 1971, Bruch mit Verlag, der Lärm, das Rasen. Schreibe Notizen, sammle weiter die vielen Eindrücke aus der Vergangenheit, Gegenwart, Vergangenheit. Trinke, kann nicht schlafen, rauche, trinke, tippe Notizen. Versuche weiter. Und der nächste Schritt ist ein Schritt zu mir, zu der inneren Ruhe, Gelassenheit. Ich weiß, was läuft, habe noch immer Angst vor mir. Die Angst blockiert das vegetative Nervensystem, wodurch durch Bilder, Wörter, Drohungen, durch Laute, Geräusche, Körperbewegungen, weiß aber auch, dass ich so nicht weitermachen kann. Und von Anfang an dieser Hass, dieses Fliehen vor Albträumen hypnotisiert, ich weiß immer noch zu wenig. Schönes Bild, ruhig und klar, wie Marlene mit Robert Laterne trägt. Samstagabend gegen 8 Uhr. Ja, zurücktreten aus dem gegenwärtigen Albtraum. Kühl sehen, ein Fakt nach dem anderen sehen. Die Panik auf Eis legen, einfrieren in Szenen. Sonntagmorgen, 7:30 Uhr. Ich muss die rasch vorüberstürzenden Eindrücke klarer werden lassen. Ich muss mich auf mich zurückbesinnen. Bin angeschossen und verschiebe die Koordinaten, wie Burroughs sagt. Wodurch bin ich angeschossen? Was will ich? Darstellen, wie jemand heute da rauskommt. Details von der Stadt, dem Ort. Menschen machen Orte aus, nicht wahr? Langsam, langsam, langsam, langsam. Stille sein, in der Stille weitermachen. Habe eine Reihe von Eindrücken klar gesehen, die Gegenwart BRD 1971 bestimmen, die sogenannte Meine Generation, und wie sie verkümmert, in Buden voller Gerümpel, in Ziellosigkeit, Selbstentwertung, Ohnmacht. Und was kann ich dagegen setzen? Scharfe, klare Bilder. Jetzt. Jetzt. Ich sehe nach draußen. Etwas feiner grau-weißer Schnee liegt auf den Dachriffelungen. Autos rechts und links bis ans Ende der Straße. Blau-graue Dämmerung. Ja, tatsächlich, ich bin entspannt. Blick hoch, dumpfer, klumpiger Wolkenhimmel, nödelnde Autogeräusche. Die Straße, blasses, schmutziges Grau in blassem, schmutzigem Grau. Darin wachen jetzt überall muffig Leute auf. Das ist doch nicht Wirklichkeit. Das ist doch insgesamt total mies geträumt, was ich sehe. Aber das, was ich sehe, ist da. Wer zaubert mir denn diese leichteren, helleren Bilder vom leichteren Leben vor Augen? Was ich mit hellerem, leichterem Leben meine? Oh, sehr einfach. Eine Gegenwart mit weniger Menschen, mit stillen, intensiv beschäftigten Menschen, Orten zum Träumen und Nachdenken, zum Arrangieren der Gegenwart, der lastende Gelddruck etwas weniger. Und vor allem Stille, innen und außen. Und jetzt höre ich Glockentöne durch diesen grauen, schmutzigen Morgen. Und da fängt wieder so ein Typ an, rumzuwedeln und diese rasenden Bewegungen, sie stimmen doch nicht, wenn wie rasch, präzise, gekonnt sich um Schulen, Krankenhäuser, Laboratorien jeweils um der Sache willen sich beschäftigt würde. Stattdessen versteinerte Rituale überall, weil die Rituale das jeweilige Leben zum Erstarren bringen. Und jetzt dröhnen und schwingen die Glocken. Sonntagmorgen, 7:45. Nur einen Gedanken habe ich, hier rauszukommen. Donnerstag, 25. November. Erster Tag in Longkamp, Haubrichmühle. 2 Eier, 1 Liter Milch. Schnee fällt in einer langsamen, trägen Bewegung von einer Tanne. Ich blicke auf das rostige Gestell eines Fahrrads, das in einem Baum gehängt worden ist, der übrig gebliebene dumme Witz einer Partygesellschaft. Eine Krähe schreit. 10 Uhr aufgestanden und dann ins Dorf gewandert. Nachdem ich in der Nacht aufgewacht bin, total im Dunkeln nach draußen, um zu scheißen, irgendwohin, inmitten eines permanenten Getröpfels und Geraschels und winziger, knackender Laute. Vor mir die Fläche ist weiß, ich leuchte mit der Taschenlampe herum in das Dunkel, den Hang hoch und in die Bäume. Fühle mich körperlich runtergekommen. Angst, Unsicherheit, Desorientiertheit und verkrampft gespannte ängstliche Bauchfläche. Ich bin hierher gekommen, um ruhiger zu werden. Die hochgeputschte Aufgeregtheit müsste sich legen, die Organe ruhig und klar bewegen. Aber zu viel Hast und Erschöpfung ist in mir. Die Halluzinationen auftreten lässt. Jemand bewege sich im Dunkeln, da sei eine schemenhafte Andeutung einer Figur. Alles Unsinn. Ich muss mir wieder und wieder sagen, dass niemand mit mir hier ist. Ich könnte schreien und brüllen, es würde mich niemand hören und das beruhigt mich. Sogar mein Gesicht ist von vielen winzigen Zuckungen überzogen, einzelnen wie Schlängeln, Bewegungen, als hätten sich feinste Nervenenden selbstständig gemacht und zuckten in kurzen, schnellen Bewegungen nach rechts und links. Dann überzieht ein Kribbeln meinen Körper. Und draußen ein erschreckender Knall, der Knall eines Düsenjägers. Dann Kälteschauer. Dann möchte ich reden. Mit wem? Über was? Angst zieht sich im Magen zusammen. Die Zwangsjacke der Vergangenheit, Kindheit, spätere Zeiten, die dauernden Schrecken und Missverständnisse, die bedrohliche Kulisse aus Stimmen und Bildern und sinnlosen Eindrücken. Dann ist da das Gefühl, ich würde jemanden nachmachen. Beim Aufdrehen der Gaskartusche hatte ich Angst, ich würde es falsch machen und die blaue Kartusche würde explodieren. Dann jäh aufspringende Schuldgefühle wegen Robert, dann wegen Marlene. Das alles sackt in einer Hilflosigkeit zusammen. Dann wieder denke ich, ich spinne. Wieder stecke ich einen Chewing-Gum nach dem anderen in den Mund. Mir ist kalt und zittrig. Und oben im Kopf läuft das Denken unermüdlich ab. In jedem Gedanken bleibe ich hängen. Für mich grässliche Verwirrung im Dorf. Eine Art Panik, die mich bei Fehlern oder kleinsten Verirrungen der Handgriffe und Füße ergreift. Ich will nicht reden und muss reden. Dann höre ich mich pulsierend reden, dann sage ich mir, dass ich lernen muss, die Übersicht zu gewinnen, langsam sehen lernen. Und ich denke, ist alles nur Geschäft. Geschäft. Jeder Flecken Erde, jeder Baum, jeder Stein, jeder Zaun, jeder Atemzug, jede Sekunde muss bezahlt werden. Verrückt, denke ich. Zerfallene Häuser und die Kirche, jede Einzelheit wirkt auf mich gespenstisch. Das Dorf ist eine Kulisse für einen Science-Fiction-Film. Die Reste von Leben auf einem total von Parasiten ausgezehrten Planeten, eine Zivilisation, die total im Zerfallen begriffen ist. Ein Hotel, das zum Kauf steht, die Farben ein grünliches Grau, unvermauerte Gerippe von Ställen, Fetzen von Mauern, Misthaufen und persiflierte kleine Vorgärten, blau, blassgrün, kalkig-weiß, darüber ein grauer Himmel und ab und zu ein Düsenjäger, der darüber hinwegzieht, kaum Leute, ein großer Neubau, in dem ein Friseur sich eingerichtet hat, kleine Hühner, Gehege und Autowracks. Und während ich dort allein entlang gehe, überfällt mich eine schreckliche Angst vor dem Tod, vor dem Ausgelöschtsein. Und ich frage mich, was ich bin, während ich dort gehe an den Misthaufen entlang und den abblätternden Mauern. Manche sind notdürftig verputzt. Dann schleicht eine alte Frau vor mir her. Wer bin ich, denke ich. Ich will nicht sterben, denke ich. Habe ich etwa Krebs, die Brust sticht? Eine namenlose Bedrohung ist vorhanden. Jedes Wahrgenommen ist eine Bedrohung. Ohne Bedeutung, jetzt wahrgenommen von mir, gleichsam nackt, nachdem ich alle Bedeutungen zerfetzt habe. Und ich gehe daran vorbei und nun schwenkt meine Sicht um. Plötzlich ist alles lächerlich. Auch, dass ich hier bin. Nun wieder ein Druck an den Schläfen. Die geringsten Regungen beobachte ich an mir mit einer wahnwitzigen Genauigkeit. Die Kopfhaut kribbelt. Mir ist entsetzlich kalt. Ich ziehe mich zusammen im Gehen. Meine Gedanken kreisen. Warum Kaugummi kauen, frage ich mich. Weil ich etwa ununterbrochen rede? Ich rede zu mir selber, das ist Quatsch. Nun fängt die Periode an, dass ich mich selber unermüdlich anklage. Blöde, zischende Butangasflamme, dahinter ein vergittertes Fenster und dahinter blau-weißer Schnee und ein blau-weißes Baumgerippe gegen den schwarzen Wald dahinter. Ich taste mich durch einen undeutlichen, zum Teil zerbrochenen Spiegel von mir selber. Losgelöste autobiografische Fetzen, halb verwischte Ereignisse und Vorgänge, in denen ich mich sehe und die mir von anderen sehr durchschaut vorkommen. Während ich darin mir großartig vorkomme und denke, den anderen etwas vorzumachen. Ein ungeschicktes Theater, das mich jetzt, wo ich diese halben Szenen sehe, äußerst ärgert, was dumm und unsinnig ist, das ist mir klar, aber... Aber wie ist dieser Projektor abzuschalten? Der Stress wird größer, je mehr ich denke. Viel zu viel lautlose Gedanken. Ich möchte raus aus dem. Morgens beim Bauern die stumpfen Frauen gesehen, mit dem Bauern wegen der Kohlen gesprochen, am Samstag werden wir sie holen. Ich taumle, am liebsten möchte ich gar nicht reden. Hastig gehe ich wieder weg. Ich springe. Alles, was ich will, ist, in eine Klarheit zu kommen, in einen Abstand. Freitagmorgen, 26. November, gegen 6:30 Uhr morgens. totale Dunkelheit draußen. Um 6 Uhr aufgestanden, seit 3 Uhr morgens geduselt, im Halbschlaf gelegen und immer wieder grässliche, imaginäre Todesängste erlitten. Im Halbschlaf zwischen Panik, jähem Drang, etwas zu tun und passivem, starren Erschrecken gelegen. Szenen flammen wortlos auf, gestern, vorgestern. Dialogfetzen, einzelne Wörter. Dann zuckt mein Körper in kurzem, heftigen Krampf zusammen, wie bei einem elektrischen Schlag. Meine Nerven entspannen sich dann, als löste sich jäh eine Spannung. Meine Körperbewegungen sind stolpernd, ungeschickt, hastig, übertrieben. Und dann der Erfolgszwang, alles zu können, alles zu durchschauen. Andernfalls bin ich einem anderen ausgeliefert und ausbeutbar. Ich weiß gar nicht mehr, was ich wirklich gerne tun würde. Ein allumfassendes Gefühl, als sei ich total falsch angefangen. Möchte meine Vergangenheit auslöschen, Freunde, Bekannte, Bücher und zugleich viel deutlich da sein. Rückkehr in fiktive, vergangene Stimmungen. Lustgefühle? Null. Festgeklemmt in einem Denkzwang. Krämpfe, eingespannt sein. Unangenehme Schauerflecken, die über meinen Körper ziehen. Die Außenwelt erscheint mir als permanente Qual. Zugleich das Gefühl einer großen Machtlosigkeit. Alle anderen sind in gesicherten Stellungen und verdienen Geld. Ich bin aufgeschmissen. Weiß nicht mehr, wohin. Seit gestern nicht mehr geraucht und jetzt total durcheinander, fummelig. Ging nachmittags ins Dorf und sah mich abwesend darin um. Auf dem Weg allein durch die Stille kam mir ein rothaariges Mädchen in roten Gummistiefeln und mit der Schultasche bummelnd und durch den verwehten Schnee am Straßenrand entgegen. Es trödelte in der Stille vor sich hin, verträumt. Und ich erinnerte mich an mich, dass ich so auch mit 4, 5 Jahren viel allein getrödelt und verträumt hatte. Um 7:15 ratterte der Trecker des Bauern durch die Morgendunkelheit und brachte die 4 Milchkannen zur Straße und die Kinder an den Schulbus. 2,5 Kilometer im Umkreis leer, bis auf den Hof und nur verfallene Mühlen, leere Bauernhöfe, ein neues Wochenendhaus. Aber so ziemlich alle Süchte mitgemacht, Musik und Pillen, hochgeputschte Gegenwart und weggetretene Zustände, besoffen sein und Räusche und jetzt... Sex ist Sucht, Rauchen ist Sucht, durchgedrehter Stoffwechsel, Hitze und Kälte. Ich kann das Wort Ficken nicht mehr tragen, wie jedes dieser öden, modischen Slangwörter, die so aus allen rauskommen, wie die immer gleiche Musik. Die Sinne werden lahmgeschlagen. Oh ja, mich selber vergessen zu können, das wäre sehr erleichternd. So oft hat man gesagt, früher war es schöner, dass es nun eingetreten ist und stimmt. Also hat die Vergangenheit die Gegenwart weggefressen oder leer gefressen? Ich gehe im Kreis, suche nach etwas anderem, einem Loch, aus dem ich entweichen könnte. 7:30 morgens und blaue Dämmerung über schwarzes Gestrüpp. Denke stimmungsvoll und unklar an Marlene und Robert. Stoße überall an, traue meinen eigenen Sinn nicht mehr, das ist schrecklich. Flirrende, verneinende Augenblicke. Mag die Leute nicht mehr ansehen, fürchte mich vor ihrer Selbstverständlichkeit. Wogegen schreibe ich an in diesen Notizen? Blau, grau, weiß ist der Schnee hervorgetreten. Sinnlose Phrasen hängen mir im Kopf, kann mich selber kaum ertragen. Wer hat mir beizubringen versucht, dass Leben nichts wert sei? Ein bösartiges, heimtückisches Bacillus. Gegenwart, eine einzige Drohung des Todes. Überall Zeichen des Verfalls. Was habe ich nicht in den letzten 3 Jahren gedacht? Und mit wem nicht geredet? Alles immer nur Tagträume? Die Schwerfälligkeit der Tanzenden in den Diskotheken kommt mir in den Sinn. Ich muss mich angewidert abwenden. Umgebung kalt, windstill. Ich blicke nach draußen, es ist so hell geworden, dass ich das Gaslicht ausschalten kann. M. sagte, wie Robert mich bereits hassen müsste, wenn er das könnte. Überall Attacken. Komme erneut jetzt in ein gedankenverlorenes Dröseln, alles ist zu unklar. Ich beruhige mich mit dem Kauen von Erdnüssen. Ich sage mir, was ist das alles für ein Quatsch? Trockener Mund, Lippen gesprungen, fusselige Gedanken, unscharfe Wörter. Draußen fällt leichter Regen, der Schnee ist matschig geworden, Tauwetter. Ich lausche, auf was? Erinnerung an die düstere graue Fahrt durch eine starre, fossilartige Felsenlandschaft, weiß und grau Gesteinsmassen darin, zwar zugig im VW-Cabriolet. O hatte den Wagen zu seinem Schutz erklärt, er gegen andere Wagen. Der Mangel an genauen Daten über meine Situation. Mir kommt die Gegend zerfallen vor, Steine mit grünem Moos angesetzt. Ich gehe allein hindurch, kaum Entspannung, will wegkommen vom Rauchen, von der Hast, vom Essen, dem Schlauchen. Warum nicht in Köln? Sitze und lausche, dass meine nebulose Angst explodiert. Anfälle von unbestimmter Panik, während ich gehe. Einmal den Weg rauf und zurück. Kahle, glatte Stämme. Ich schaue in den matschigen Hof hinunter, bin taumlich vor imaginären Bildern und vorbeihuschenden Bewegungen aus der Stadt, trinke Heumanns Bronchialtee. Langes Starren in mich hinein. Bei zunehmender Helligkeit werde ich wieder ganz ruhig. Beim Aufstehen griff ich an der Tür zum Lichtschalter, obwohl Kerzen brannten. Automatisches Greifen nach den Zigaretten. Bewusstseinstricks. An jedes, was ich mir vorstelle, erschrecke ich plötzlich. Denke ich, bin ich schwul? Und ich erschrecke, dann lache ich kichernd darüber. Die total unbewegliche Umgebung ertragen lernen, hier wie in Flieland, wo ich taumelte, geduckt ging, stammelte beim Einkaufen, nicht richtige Sätze fand, als ich sagte, die Blume hat Federn. Das Gefühl, schwerfällig gepanzert rumzulaufen, verdammt nochmal, kann keinen zu Ende reden lassen. Springe herum, notiere unermüdlich vor mich hin, eine durchgedrehte Maschine. Liebe Marleen, Samstagmorgen, 27.11.71. Heute Morgen bin ich wieder früh aufgewacht, nachdem ich gestern Abend bereits gegen 9:30 ins Bett gegangen bin. Ich habe mich noch nicht eingewöhnt und meine Nerven sind noch ziemlich überreizt von dem Kaffee, dem Rauchen, dem Trinken, dem zittrigen, ängstlichen Sitzen bei mir am Schreibtisch in Köln. Sodass ich hier nachts aufwache, verhetzt, und mich zwingen muss, ruhig liegen zu bleiben, was gestern Nacht der Fall war. Und dann merkte ich, wie langsam ich intensiv ruhig wurde. Bis 8 Uhr heute habe ich das Zimmer aufgeräumt, im Dunkeln, bei Kerzenlicht und Butangas, Campinglicht, das zischt, dann kommt der Ofen dran, bringe die Glut wieder hoch, stoche die Asche weg, baue das Bett ab und draußen ist ein dunstiger Nebel, gegen den die Baumgestrüppe hochstehen. Das Scheißhaus ist, wie gesagt, auf einer Anhöhe und ich kann aus der offenen Tür über das winzige Tal blicken. Mir passieren etwas lächerliche Dinge. Ich stelle überall fest, dass ich mit meinen Gedanken immer woanders bin. Nicht bei der Sache heißt das ja wohl. Und so greife ich daneben, bin ungeschickt und bin permanent am Denken. Das ist sehr verkrampft. Hinzu kommt noch, dass ich nicht rauche, bis auf den Rückfall gestern. Und das macht mich auch wieder erstmal nervös und unsicher statt ruhig. Denn meine Bewegungen waren an das Zigarettenrauchen doch sehr automatisiert. So, wenn ich tippe und neben mir eine Tasse Tee stehen habe, nach der ich greife, greife ich auch immer nach einer Zigarette, die unsichtbar ist. ebenso wie ich mir ständig an den Mund greife, in den Pausen zwischen dem Tipprhythmus. Am besten wird noch das Herumgehen sein. Zur Konzentration fehlt mir die Kraft. Ich denke immer in Köln, in der Engelbertstraße rum und dann in mir selber und dann in meiner Arbeit, das heißt im Schreiben. Das geht mir alles etwas durcheinander. Und das ist so wie ein Sack voll Gedankenflöhe, die herumspringen. Dann ist mein Mund trocken. Das Gesicht zuckt mir. Ich beiße viel die Zähne aufeinander und das Gehör ist überreizt. Wende ich meine Aufmerksamkeit meinem Körperzustand zu, zwanghaft? Oder ist das so? Tatsächlich? Vielleicht ist beides ineinander getrieben. Ich bin, wie gesagt, sehr verkrampft, das merke ich. Selbst wenn ich hier allein in dem Haus bin. Ich halte mich überall zurück. Warum? Gehe ich draußen herum, werden die Gedanken sehr einfach. Und ich könnte zum Beispiel dir vieles ganz klar und einfach sagen. Sobald ich mich hinsetze und schreibe, werde ich wieder verwirrt. Ich denke, ich muss weitermachen. Wie du mal gesagt hast, weitermachen ist wichtig. Das sage ich mir jetzt hier, wenn ich fummelig werde, weil ich total zu hastig bin. Ein einfacher Zustand ist, sobald ich das Gefühl körperlich, ohne dass ich darunter nur eben das Miteinander schlafen meine, also sobald ich das körperliche Empfinden habe, dass sich zwischen uns in der Wohnung die Sache intensiv und gleichmäßig und im gegenseitigen Einverständnis habe, geht es mir oft in vielen Sachen gut, die nichts mit dir zum Beispiel zu tun haben. Ich fühle mich einfach freier. Aber sobald dieses fummelige Zittern da ist, werde ich ganz nervös. Ich bin ziemlich runter, Marlene, das sehe ich jetzt. Und mich macht auch runter, dass ich so unüberlegt und grob war, viele Sachen total dir zu überlassen. Woran liegt das? Ein entsetzlicher Zirkelschluss liegt hier vor. Er hängt mit dem Druck zusammen, der auf meinem Schreiben lastet. Und das Schreiben hängt mit dem Lebensunterhalt zusammen. Und ich spüre einen entsetzlichen Zwang, ebenso wie du ihn gespürt haben musst und gegen den du dich heftig gewehrt hast, als ich von der Schule und dem Lehrerinnen-Dasein redete. Wahrscheinlich hast du mich wochenlang auf der faulen Haut liegen sehen, so wie ich jetzt wochenlang auf der faulen Haut gelegen habe, weil ich protestierte heimlich gegen den Zwang. Und dabei schreibe ich gerne. Also ging das bei mir kreuz und quer durcheinander, ebenso mit Robert. Gefühl einerseits und dann Verstand andererseits reißen auseinander, beziehungsweise der Verstand in der gegenwärtigen Form von zwanghaftem Ehrgeiz beim Schreiben es besser machen zu wollen als die anderen, daher mein ständiges Vergleichen, durchkreuzt das Gefühl der Hinwendung und so kann ich von mir aus bis jetzt nichts arrangieren. Dabei fühle ich mich tagsüber wohl, wenn ich in meinem Zimmer sitzen kann und an einer Geschichte tippen würde, ohne Druck, Ehrgeiz, Rauchen, Trinken oder jetzt den spröden Lippen bei mir und dann ab 4 Uhr etwas ganz anderes tun würde, zum Beispiel auf Robert eingehen, mit ihm ausgehen etc., ganz ruhig und sicher. Das ist jetzt kein gedankliches, blümchengesticktes Bild, das ich mir vorgaukle, sondern so meine Vorstellung und Absicht. Es ist nicht wahr, dass alles zwischen uns von Anfang an mies gewesen ist, wie mir oft in meinem Wusel vorkommen wollte. Da sind einfach zu viele fehlende Fakten gewesen, zu wenig Informationen und so gab es laufend Missverständnisse. Und diese Missverständnisse machen mich jetzt, da ich sie halb sehen kann, wütend. Du glaubst gar nicht, Marleen, wie aufgeregt ich innerlich bin. Flatterig, nervös, die Kaumuskeln aufeinander gepresst. Ich sehe, dass ich noch mit mir in Verbindung zu Menschen eine Menge lernen und nachholen muss, auch was eine Beziehung zu mir und meinem Körper angeht. Damals in Flieland war das ähnlich. Ich wollte mit niemandem etwas zu tun haben, aufhören zu rauchen, von dem Zwang der Literatur wegkommen. Und da waren gute Ansätze, wie ich jetzt sehe, das Fortgehen von den alten Leuten, den alten Bekannten, den alten Orten, das Baden, Gehen, Schwimmen. Ich habe sogar Robert morgens weggebracht. Dann schrieb ich ganz ruhig das Hörspiel und auch ganz einfach. Und ihr wart da und das war gut. Und dann bin ich wieder weggesackt. Mist, mit den ganzen erstarrten Vorbildern, Absichten, Stimmungen im Kopf, die hindern so viel. Ich merke gerade, dass mein ganzer Bauch zusammengezogen ist, verkrampft. Ich weiß nicht die Zusammenhänge. Ich bin nicht da, wo ich bin. Draußen taut der Rest Schnee weg. Ich esse hier morgens das Weizengill, trinke entweder Heumann-Tee oder Kamillentee ohne Zucker und das ist nach meinem vielen gesüßten Nescafé seit Jahren samt den Zigaretten doch gut. Ich merke jetzt erst meine Schwerfälligkeit, die mich selber an vielen guten, intensiven, erstrebenswerten Bewegungen und Einstellungen hindert und gehindert hat. Dieses Dahocken, was ja noch ginge, solange das funktional ist, aber ich habe nur noch da gehockt, bin nicht mal mit euch weggegangen. Und jetzt sagt irgendwas in mir im Kopf, es ist zu spät, es ist zu spät. Wofür zu spät? Mich zu ändern, das heißt, mehr aktiv teilzunehmen am Leben, zu spät meinen Weg zu gehen, zu spät auszukommen mit Leuten, zu spät in Beziehung auf Gesundheit, zu spät in Beziehung auf die Lust, mit dir zusammenzuleben, zu spät hinsichtlich der Lust, mit Robert zum Beispiel auszugehen. Wenn du mich hier sehen könntest, wie aufgeregt ich nestle an mir und fummle, knöpfe Hose auf, die den Bauch einengt, knöpfe Hose zu, um mir Halt zu geben. Winziges Flattern im Gesicht, winzige Nerven, die zucken, steifer Nacken und steifer Rücken. Und glaub mir, ich übertreibe nicht, das hat mit einem Hypochonder wenig zu tun, sondern mit dem Verlassen von Einstellungen, die ich mal war oder die Teile von mir verbargen oder die mich festhielten. Übrigens, sollte etwas Wichtiges zu telegrafieren sein, so ist dir möglich, an folgende Adresse das zu schicken. Rolf-Dieter Brinkmann bei Heinrich Verleiko Bauer, 5551 Longkamp, Longkamper Bach, Kreis Bernkastel. Ich fahre gleich und hole 5 Cent ein Brikett, dann rufe ich dich an, sonst morgen. Donnerstag, 2. Dezember 1971. Siebzehn Minuten vor 4 nachmittags letzte Zigarette geraucht. Blasses, feuchtes Nebellicht draußen zwischen den Tannen und kahlen Buchen. Draußen der Maler in feuchtem, dichtem Gras vor der Mühle, beschlagene Fenster. Ruhiges, klares Gefühl. Aufgestanden 6:30 Uhr morgens nach 7 Stunden Schlaf. Lese bei Kerzenlicht auf der Campingliege. Frostige Kälte. Das erste Geräusch ist das Treckergeräusch des Bauern, der 4 Milchkannen an die Straße bringt. Gedanke, Geldproblem. Antrag an die Stadt, Kulturdezernent zur Unterstützung. Radikalität wieder gebrochen. Rauche noch die übrig gebliebenen Zigaretten vom Abend. habe das Gefühl, ich stecke eingeklemmt in mir. Wieder die alte Todesfurcht, die sich auf das viele Zigarettenrauchen bezieht in den vergangenen Jahren. Wieder weiß ich nicht, wohin und wie ich weitermachen möchte. Ein Fall, dass ich schon versteinert geboren bin. Erinnerung an abends. Der Maler Freyend erzählte mir von der Angst vor Verrücktheit, die er hat, erwähnte Van Gogh, der wusste, dass er verrückt war, und Freyend stellte sich das grauenhaft vor. Ich muss ihn fragen, warum. Liegt das daran, dass er aus der menschlichen Gemeinschaft rausgefallen ist? Freyends Tante und Onkel machten beide Selbstmord. Er könne das nicht, er habe vor den Schmerzen Angst. F. erzählt weiter von dem entsetzlichen Gefühl, wenn er seine Mutter anruft, macht ihn total fertig, die Stimme gebrochen und dünn und zittrig am Telefon zu hören. Seine Erinnerung an die schreienden Eltern. Wieder drehte sich das da wie bei meinen Eltern um Geld. Jede Hure kann besser mit dem Geld umgehen als du. Meine Erinnerung, dass ich gern in ein Schulinternat gegangen wäre, um ruhig und unbelasteter lernen zu können. Und wieder, sobald jemand erzählt, stößt man rasch auf die Familie, die verkrüppelt, prügelt, Entsetzen einjagt, Ekel, Abscheu, Widerwillen und falsche Handlungen provoziert. Freyend klaute in Galerien Vasarely und verscheuerte das oder Grafikblätter von Jim Dine und David Hockney, lebte davon, fuhr nach München und wohnte in einem großen Hotel mit Swimmingpool auf dem Dach, genoss das Gefühl, 10 blaue Scheine in der Tasche zu haben. Und jetzt aquarelliert draußen in der feuchten Wiese. Und jetzt fährt einen weißen Volvo, sein Kapital, isst gerne Kuchen. Das Mädchen, mit dem er lebt, Linda, könnte er sofort wegen eines anderen verlassen, um sich frisch zu machen, aufzutanken, neuen Blick zu kriegen. Gedanke, dass man in der Schule einen völlig unrealistischen Blick anerzieht und damit diffuses Verhalten ausprägt. Und ich? Kein Ziel? Angst vor Anstrengung? Erstarrt? Gedanke, dass man sich flexibel macht, mal 3 Tage hungern, anders kleiden etc. Innere Beweglichkeit sich verschaffen, weg von den alten Eindrücken. Und was ist dann Identität? Bewusstsein. Kohleöfchen angeheizt, Kerzenlicht, verrußte Wand, trinke sanften Malventee, notiere Gedanken, rauche die letzte Zigarette, wie ich mir sagte. Was wollte ich? Flucht. Schlafen, Ruhe, Stille. Ein Raum, wo selbst mein Unterbewusstsein zur Ruhe mal gehen kann, ohne permanent aufgestört zu werden, ohne das Stoppen, Anfahren und so weiter. Wurde überfallen von Vergangenheit und Gegenwart. Nein, damit habe ich nichts zu tun, nicht mit diesem Wahn. War so negativ, warum noch etwas tun? Jedes ging in den Dreck, die Welt verbessern. Und der Dreck wurde mehr und mehr, und das Mehrwerden, das machte mir entsetzliche Angst. Ja, sage ich mir, alles das zurücklassen, Orte, Leute. Aber wohin gehen? Tun? Anfangen? Die Vergangenheit, die Gegenwart ist die Verlängerung der Vergangenheit. Man muss Gegenwart mit Vergangenheit zerschneiden. Wie lebt ich denn? Mal mit vielen Sachen, das war es nicht, dann mit wenigen Sachen, das war es nicht, mal bunt, mal weiß, gut so. Ich habe gelernt, mal Bilder weg, mal Bilder dran, mal Bücher, mal nicht Bücher, mal Schallplatten, mal keine, und jetzt alles neu. Dasselbe. Jetzt Klarheit des Benutzens, aber genau. Unabhängig von Umwelt. Ich lebe hier in der Realität. Räume auf. Öffne Fensterläden. Esse Weizen, Gel, trinke Heumann-Tee. Licht. Mache Holzscheite, schmiere das angebrannte Loch zu. Helle Sonne, klarer Frost. Blau, blau, blau, blau, hoch über den Bäumen und dann weißer Wolkenstreifen in dem Blau, das hoch ist und grenzenlos. Hole halben Liter frischer Milch, 3 Eier. Frage nach Zigaretten. Sowas Beschissenes. Nein, der Bauer raucht nicht. Nähe Knopf an, sehr ungeschickt. Sehe, ich nehme wieder ab. Sehr gut. Geh ins Dorf. Will einmal wieder mich selber betrügen. Zigaretten. Ist wie ein Krampf in meinen Bewegungen. Düsenjäger, geräuschorgelnd und monoton saugend im Blau. 2 Rehe hasten hellgrau den Abhang hoch durch braune Buchenblätter in der Stille. Rasche Bewegungen zwischen Baumstämmen. Ein gelber Müllwagen kommt um die Kurve, frostklar und die Treckerreifen gefroren. Starre Abdrücke, kleine blitzende Eiskrusten über den Pfützen. Kann ich mich so überhaupt ernst nehmen? Will nicht mehr rauchen und gehe ins Dorf wegen Zigaretten. Beziehung zur Natur, worauf sich beziehen? Was will ich hier? Ruhig werden. Aber in der Brust unterm Arm pickt mir eine Stelle und dann geht die Angst und Panik los und alle miesen Vorgänge fallen mir ein. Programmiere ich mich schon wieder? Freiend ist zum Malen in den Wald gegangen. Der Himmel verändert sich andauernd. Einmal schwere schwarze Regenwolken, dann wieder ein hoher, zart blauer Himmel, weiß mit Wolken gefleckt. Ich gehe ins Dorf, um die Postkarte an Pieper einzuwerfen und mit Marleen zu telefonieren. Und zugleich ist das ein Vorwand, mit dem Schreiben aufzuhören und nach draußen zu gehen, in Bewegung zu kommen, mich zu bewegen, zu sehen, zu verändern. Friere langsam, bis sich mein Körper an den kalten Zustand gewöhnt hat und dann beginne ich, mich wieder darin wohlzufühlen. Krähengeräusche in der Stille. Kehlige, dunkle, laute, rau und etwas gedämpft. Blau, blau, blau, blau. Vogelschreie durch das kahle Waldstück. Meisen, die wegzischen. Fiepende kleine Vogellaute jetzt. Aus irgendwelchen kleinen Hühnerausläufen, die nicht zu sehen sind, Hahnenschreie, herausgebrochene Fenster, vergrößerte Fensteröffnungen, viele abblätternde Stellen oder unverputzt gebliebene Stellen. Nur das Pfarramt wieder tadellos. Adventsstern in den Fenstern, mache ein Bild vom Friedhof gegenüber dem Schulhof neben der Bank und denke an den Friedhof Fechter, das Grab der Eltern, das ich lange nicht mehr gesehen habe. Habe mich offenbar immer geweigert. Aber warum auch? Sich um das Leben kümmern, ja. Steuern. Und jetzt kann ich das sehen. Dass man sich in Fechter so viel um die Toten, um den Friedhof gekümmert hat und dass es ihnen Spaß gemacht haben muss nach der Mühsal, nach der Aussichtslosigkeit, nach dem Erschlaffen und Absacken und dem Krieg. Nur noch Ruhe haben, wollten sie immer. Die Totenruhe eines Friedhofs. Also der Friedhof und die Stille dort als Gegenbild zur Gegenwart. Und mich hat das immer mit Grauen erfüllt. Freien fragte, warum fügst du dir immer noch einmal dieselben Schmerzen zu? Blöde Erzählung aus der Schulzeit. Neben den blöden Erzählungen aus der Schulzeit habe ich immer noch etwas anderes gesehen. Das andere, Intensität, Lernen, Hinsehen, Gefühl dafür, was richtig ist und was versaut, vergoren, mit blödem Mist durchsetzt ist. Oh, ich könnte mir selber wegen der vielen nicht gesehenen Chancen und des unsicheren Zögerns in den Hintern treten. Ich hammel. Lammkotelett, essen, bloß nicht wieder im Voraus programmieren, sondern sich Fakten beschaffen statt Bedeutung, Wissen und ausprobieren statt bequem die Sache gehen lassen, wenn schon, denn schon. Jede Einzelheit neu entdecken, jede Qualität, die Sinne neu spielen lassen, das ist das neue Programm, das ist neue Sensibilität und nicht die Zimperlichkeit, Ängstlichkeit der Gedanken. Roman, das steht am Ende des Romans. Nachdem er alles abgebrochen hat und durch das Durcheinander sich bewegt hat, eine neue, selbstbewusste Klarheit vor den Dingen, Menschen, unter den Dingen, Menschen, Orten. Das ist was wichtig für mich. Die Vergangenheit zurücklassen, endgültig, aber sie überblicken können. Das Selbstbewusstsein daraus gelernt, die differenzierte Weigerung. »1971, Dezember, Longkamper Bach. Ich bin entspannt und lache.« »Wie sieht denn die Situation aus? Ist sie nicht von M so gesteuert, ohne dass sie das weiß, dass ich nur noch da sitze, nichts tue und sie alles erledigt, wie die Situation in den Beziehungen zwischen ihren Eltern? Und dass sie sich immer stummer und dümmer stellt, als sie ist?« Um was, wohin zu steuern? Und die vielen Kräche, die sie erlebt hat, Geld und Eltern. Und was soll dieser Krieg zwischen den Geschlechtern? Wer verdient an diesem Krieg? Das Schaugeschäft, die Industrie, die Filmstars? Und der Mann immer unter Stress? Sagte mir vor kurzem Dr. Mattei, Lektorin, der Mann habe ja auch viel zu verlieren. Ja, frage ich jetzt, warum muss er denn was aufgeben? Nur die Mühsal muss er aufgeben, den Stress, das totale Gut, stark sein. Und dann, aber das ist ja bereits alles Unsinn, so zu denken. Merkwürdig, auch Freyend, der Maler, spricht vom Krieg zwischen den Geschlechtern. Das ist wohl seine Erfahrung. Also die Beziehungen sind Kriegsbeziehungen. Die Frauen wollen mehr und dabei weniger. Ist doch sehr verdreht. Dorfeingang. Nach den klingenden Hämmerschlägen aus der Schmiede ein kleiner nassgrau-schwarzer Garten, eingezäunt mit Grünkohl darin, Petersilie, Bodenkraut, Kohl, Weißkohl. Und das ganze Dorf in einen kalten weißen Nebel gehüllt. Erinnerung. Dass immer Geld in den Gesprächen und Krechen meiner Eltern eine Rolle spielte und dass ich immer davon ausging, Geld sei einfach da. Und dann klaute, verscheuerte. Weswegen? Bücher, Eisdiele, Trinken, Rauchen. Und weswegen diese Sachen? Alles unsinnige Reaktionen, weil die Vermittlung so klein und ängstlich war. Und ich gehe und gehe und grüble. Den Kopf voll Gedanken flöhen. Wonach ich mich bewegen möchte. Nach taktilem Kontakt mit Menschen. Schling nicht so, haben sie mir früher immer gesagt. Warum die hast? Immer gelaufen, gerannt, etwas zu verpassen, Leben zu verpassen, dass ich immer an einer anderen Stelle sie abspielen sah oder meinte, es spielte sich immer irgendwo anders ab als gerade da, wo ich war. Werde Marlene anrufen. Möchte mit dir sprechen. Warum haben wir uns gegenseitig so verletzt? Jeder ist in sich eingemauert. Und jetzt wagt keiner, den anderen zu berühren. So ein Blödsinn. Und ich bin ganz durcheinander und sie ist ganz durcheinander. Und uns sind die Fakten über unsere Umgebung entglitten. Was tat ich in den vergangenen 1,5 Jahren? Ließ mich treiben, nachdem ich mich bei Verlagen blödsinnig geschafft habe, die Welt, Verlage ändern wollte, die Menschen ändern wollte, wohin dann? In Bewegung, in Einfälle, in Tun? Aber so. Und das Motiv, der Antrieb dieser durchwachten, durchredeten Nächte. Scheu vor Robert und vor der Verlängerung, immer unter dem Zwang, durch ihn zu stehen, also seine Verkrüppelung. Robert, ich weiche vor ihm zurück. Erinnere mich an den Kiffrausch im November 1970 mit M und Karl und R am Aachener Weiher, dass ich mich durch einen langen, dunklen Gang bewegen müsste und am Ende war es hell oder dass R riesig war und er mich innerlich berührte, ganz selbstverständlich. Und jetzt sehe ich auch, dass ich ihn gar nicht wichtig genommen habe. Ernst. Was habe ich wichtig genommen? Leben. Die Idee vom Leben. Und das heißt? Ich bin so plump geworden, dass ich nicht mal mehr einen Brief schreiben kann oder sprechen oder eine einfache Literaturauftragssache erledigen kann. So sehr sitzt mir die Existenzangst in den Knochen. Und überlege ich mir, dass ich Robert und Marlene noch dort mit hineingezogen habe, dann wird meine Einstellung zu mir selber sehr düster und verzweifelt und wütend. Und wie kriege ich das hin? Was sich hinkriegen lässt, davon rappel, rappel, so rappeln meine Gedanken in mir ab. Sinn für Realität verloren. Gibt's diesen Verlust überhaupt? Wake up to reality, sagte EP damals im Winter 1957 zu mir bei einem langen Spaziergang. Und später fielen Schneeflocken vor dem Fenster des Dachbodenzimmers des Mietergeschäfts und der eiserne Ofen bollerte und langsam wurde das Zimmer dunkelblau und wir lagen auf dem Bett, drückten unsere Geschlechtsteile gegeneinander und hinterher tat mir der ganze Unterleib weh vor langer Erregung, ohne zu ficken. Weil da irgendwelche Vorstellungen waren, nicht sie zu berühren und sie wahrscheinlich das auch so arrangiert hatte und dann die Poesie des Augenblicks. Oh. Ich erinnere mich, wie ich zitternd und halb gelähmt vom Stuhl bzw. von ihren breiten Schenkeln rutschte, auf denen ich saß, und wir uns lange küssten und dann drückte und saugte sie an meiner Halsschlagader und ich rutschte bewegungsunfähig von ihr ab auf den Boden. Wake up, little Susie, Everly Brothers, Otto Schmork, Tannenhof, abends im Gespräch. Dünne, ferne Bilder, ich kann mich gar nicht genau erinnern, vielleicht über Frauen, über das Treffen mit Frauen, über die Schule, das doch ziemliche Öde herrschte, die Angst, man geht die Stunden durch, man bewegt sich im Voraus durch ein flackerndes Programm von Schrecken, Öde, Leuten, Stimmen, Zwängen. Und dagegen der Traum. Wovon träumten wir? Wahrscheinlich von Intensität. Dachten, außerhalb Fechters liegt das große, berauschende Leben und man brauchte bloß hinzugehen und wäre mittendrin in dem großen, berauschenden Leben. Als ob das so eine besondere Qualität sei, eine Art Stoff wie ein Getränk, das es überall gab, nur nicht da, wo wir gerade abends in der Dunkelheit standen. Und mir ging es ziemlich an den Kragen in der Schule und ich war ganz wirr wegen des Sterbens meiner Mutter, mit der ich so viele Kräche hatte. Sie warf immer mittags Putzlappen nach mir, prügelte mich oft, ich musste fegen und spülen, hasste das. Dann kam die Hillbilly-Stunde, hörte sie zusammen mit H. Strempel, Sixteen Tons, Muscle and Blood, Tennessee Ernie Ford hieß so eine Stimme oder Cool Clear Water von Frankie Lane, der Bruder stand auf Freddy. Aber es sind ungenaue Erinnerungen, sie umfassen ja, wie ich gerade sehe, 3 Jahre. Gang durch das eigene Bewusstsein ist schon ein ziemliches Trümmerfeld, wenn ich mir das ansehe mit Explosionen, Verstümmelungen und so weiter. Erinnerung an den Gang mit Freiend gestern Mittwochabend, dass er sich total an die Realität klammert, so stur und so fest und andererseits ist da ein Schrecken, der dahinter steht. Überhaupt blöde Idee vom Leben. Wer hat sie mir in die Gedanken gesetzt? Als sei das eine Qualität, der ich ermangle, als sei Leben immer etwas, das außerhalb von mir sei, ungefähr so vage, trüb und ungenau und so randig wie abwesend herum von einer Szene zur anderen. Filme, Fernsehen, Illustrierten sind die reinste Pest. Da sind zu wenig Differenzierungen, immer nur die schwarz-weiße Welt, Leben, Tod, Geld, Sex. Und von Anfang an herrschte die Bedrohung durch einen unsichtbaren Tod vor. Leute verschwanden, Gesichter huschen vorbei, die Erde zittert, es ist dunkel, Mull, Sand rieselt mir ins Gesicht. Zwanzig vor eins, sechste Zigarette, viertes Glas Wein. Zweimal versucht Marlene anzurufen. Marlene ist entweder in der PH oder macht Besorgung in der Stadt, bringt Wäsche weg, sucht ein Zimmer für mich, ist beim Zahnarzt. Alles sehr real. Bezahle 4, Glas Wein, leicht betrunken. Ein Hausmacher-Wurstbrot. 5,20 Mark. 1 Uhr. Was mich wütend macht. Dass ich so wenig durchhalte und fortsetze, immer ausschweifend, immer gierig weitermache. Der dichte Nebel ist fort, draußen. Dennoch verschwommen das Dorf, still. Wie in jedem Augenblick einer mistet den Stall aus. Treckergeräusch, Hühner, Spatzen und graue, schiefergedeckte Dächer. Die Stadt, diese zukünftige Lebensform, bereits heute verreckt. Die Assoziation beim heulenden Düsenjäger, sie möchten gern losschlagen. Also wieder diese Drohung in der Luft. Und man duckt sich, man zieht sich zusammen und in einer endlosen Reihe marschieren die Bilder von Verstümmelten, von zuckenden Gliedern vorbei. Gespenstisch wie die Gegenwart selber, ein mieser, bösartiger Geist, der darin herumwest. Betroffenheit. Ich sehe plötzlich die Parallele, dass Marlene im letzten Jahr schon nach einer Wohnung rumlief und suchte und wie geduckt saß ich da. Und ich wollte immer zu schreiben, schreiben, dieser furchtbare Druck, sich beweisen zu wollen, der mich erledigte, eine Figur darstellen zu müssen, zum Teufel damit, ich möchte nichts darstellen für andere. Aber weiter Betroffenheit, dass Emma rumlaufen muss und ich immer noch in Apathie stumpf da hocke und nicht vorgehe, zurückgehen ist gar nicht möglich. Meine Wut, dass sie Schönheit auch ideologisch kaputt gemacht haben mit ihrer Forderung nach Politik und Aktivität. Ich habe mir den Kram angesehen, damals in Bonn verkaufte die erste Nummer des Oberbaumblatts wilde, furiose Reden und Allgemeingefühle beim Durchlaufen durch Bonn. Sehr konfus, warum damit hingegangen? Das betrieb Regula. Ja, ich sehe jetzt, weitermachen ist wichtig. Dichten, schreiben, malen, Musik machen, realistisch sein, genau sein, das Bild finden, den klaren Moment. Brief an Marlene geschrieben von 8 Uhr bis 10 Uhr. Dann zum Bauern und Milch und Eier geholt. Sie zeigen mir die Küche, die renoviert wird. Die gewellte Decke wird gerade geputzt. Auf dem Küppersbuschherd mit einer großen Backofenklappe, in der ich mit 14 Jahren im Winter meine Füße steckte und dabei las, Kuhmarkt 1. Stehen 6, 7 Töpfe Kartoffeln für die Schweine, Kartoffelklöße in heißem Wasser, gekochter Speck und Schinken, heiße Milch und so weiter. Der Bauer zeigt mir seine Viehvorrichtung im Kuhstall sehr klar und funktionell, achtete früher nie darauf und jetzt muss ich lernen, hinzusehen. Flugenten, schwarz-bläulich schimmernd mit weißen Flecken, watscheln herum, Hühner, Hähne, dicke Mastenten, eine Jauchegrube. Verknacken den Bauern zu 100 D-Mark Geldstrafe, da die Jauche in den kleinen Mühlenbach fließt und die großen Werke lassen ihren giftigen Dreck weiter und weiter in die Flüsse abfließen. Wie das? Beobachtung. dass ich mich den Leuten aus Unsicherheit verpflichtet fühle, weil ich kein Haus, keinen Ort, keine eigene Wohnung habe, geringe soziale Stellung und geringes Einkommen. Und dieses Gefühl kommt aus der Kindheit bis hier herüber, dieses permanente Unsicherheitsgefühl, diese andauernde Schwankung. Und also das Versteckspielen und das, obwohl ich zu lügen hasse. Also kommt Wut hoch und packt mich, die ich dann körperlich nicht auslassen kann, während es sehr geschickte Typen gibt, die mit Wörtern und Formulierungen aalglatt umgehen können. Leere, gewandte, gerissene, sehr geriebene Typen. Also muss ich lernen, Abstand zu nehmen. Deswegen bin ich hier in der Mühle. Des Lärms wegen, der unerträglich ist, des Rasens, der vielen überflüssigen Bilder, der vielen künstlichen Farben und entsetzlichen Geräusche, des entsetzlichen Gefasels in Köln. Geräusche, Rhythmen, ich zitiere aus Gray Walter, das lebende Gehirn. Beeinflussbarkeit des Gehirns und seine Neigung zu Rhythmen. Man lausche dem gleichmäßigen Ticken einer Uhr und achte darauf, wie lange es dauert, bis sich die unakzentuierte Folge auflöst in Gruppen von 2, 3 oder 4 Tick-Tacks. Diese Neigung zum Rhythmus, die enge Verbindung zwischen äußeren Tonschemata und Mustern innerhalb des Gehirns und so weiter, wird in der Stadt total verwirrt und zerbrochen durch das Anfahren, Stoppen, Umschalten, Bremsen, Hoch- und Runtergehen des Motorengeräusches, den sich überlagernden Geräuschen. Die Ohren haben keine natürliche Erfahrung mit Taubheit, wie die Augen durch das Schließen der Augen. Immer muss man hören, und das geht nur in den Momenten weg, wo ich intensiv mit Arbeit beschäftigt bin, aber gehe ich raus in eine Überlegung, schon fährt eine Straßenbahn durch meine Gedanken oder Bremsgeräusche und rufen Unfallbilder hervor, Tote, die herumliegen, blutüberströmte Gestalten, die wegkriechen von der Trümmerstelle und so weiter. Die neurale Situation, siehe Beschreibung Gray Walter, Gehirn, Seite 90, 91. Armreich, das ist die schwarz-weiße, verteufelte, festgeklemmte Welt. Gehen gegen 11 Uhr ins Dorf zum Einkaufen. Freiend erzählt die Geschichte von Thomas Mann, die Betrogene nach, die er auf seiner Reise gelesen hat. Ich sagte, stell dir vor, du seist gar nicht der Freiend. Er sagte spontan, das wäre aber eine Erleichterung. Und so geht's mir ähnlich. Die verdammte Vergangenheit, dieses Zufällige und das Festgesetztwerden durch diese zufällige Vergangenheit als Identität. Literatur. Was ist ihre Bedeutung für mich? Das Schreiben selber ist eine Intensität, ein Spaß. Ich kann nicht sagen, warum ich schreibe. Ich habe dafür kein Alibi. Wie leicht hätte ich das Schreiben dann, denn ich könnte jede Erfahrung, jede Einzelheit darauf beziehen und immer alles gleich machen. Ich brauchte nie nach einer Struktur, einem Muster zu suchen. Sozialismus, Weltrevolution, na dann. Sie sind die tatsächlichen Feinde der Fantasie und Traummöglichkeit des Menschen. Literatur aber zugleich auch hinter sich lassen als einen Druck, Prestige zu gewinnen, Geld zu gewinnen. Ja, aber sonst sollen mich in Ruhe lassen. Aber wie sie nach einem Verständnis jappen, diese Arschlöcher in den Redaktionen und in den Vorworten. Sie können nicht lieben, sie haben kein Empfinden für Schönheit. Sie sind Trottel. Sie sind tödliche Typen. Frage mich, ob ich negativ oder positiv schreiben soll. Was möchte ich denn? Ich weiß gar nicht mehr, was ich mag und was ich nicht mag. Ja, was mag ich denn? Und wie möchte ich anfangen? F meint einfach das Tagebuch, präzise, klar mit genauen Reflexionen und genauen Beobachtungen und fragmentarischen Stories, mit Freude und dem Schmerz und der Verzweiflung zu schreiben. Tagebuch, Nachricht von jemandem. Die Person scheint da viel stärker durch und das lebt mehr als ein Roman. Worum geht es? Um das Lebendige, ob etwas lebt, immer. Und wie das Lebendige immer bedroht wird. Und dass das, was in der Gegenwart sich abspielt, ein heimlicher, schwer durchschaubarer, auf der Unterbewusstseinsebene sich abspielender Krieg ist, überall zwischen den Menschen, den Verhältnissen, den Arbeiten. Wie sieht der Krieg aus? Zum Beispiel zwischen den Männern und Frauen. Und ich erinnere mich an das Telefongespräch mit der Lektorin Mathé, die eine ähnliche Stellung vertrat, dass nämlich ein Krieg läuft, von diesen Technikern angezettelt, siehe im Sex, immer nur Technik und Report, alles von der technischen Seite her gesehen. Und dann mixen sie den miesen Gegenwartsdreck zusammen zu einem schwer verdaulichen Farbbrei. Steuerungsvorgänge. Wie stark man durch Farben und Farbzusammensetzung gesteuert wird. Wohin wird man gesteuert? In die Mechanik, in die automatischen Bewegungen, in die tierhafte Konditionierung. Das Grauen an der Stadt. Alles genormt, ein einziger Zwang. Jede Form ähnelt der anderen. Und dann die Regelung durch Elektrizität, Schübe von Bewegungen und Hast auslösend. Und dazu der Lärm und die Wörter. Erinnere ein Gespräch mit dem Drogensteckel in Berlin, der gerade auf dem Sprung ins Theater war, wurde Ibsens Peer Gynt gespielt. Dass Krieg abläuft unterhalb der Wortverständigungsebene. Krieg gegen Leben, gegen die Lebendigkeit, heißt, dass Leben vor aller Wortgebung und Sprache existiert und da setzen sie schmierig an. Schon in Perugia von Hans-Jenny Jahn findet sich die Bemerkung, dass schon im Mutterleib das Leben verwünscht wird, verdorrt wird, kasteit wird. Und dasselbe findet sich später ausgesprochen in dem Reich-Interview Speaks of Freud. Aber das Feld ist mir noch nicht klar. Und mein eigener Standpunkt noch zu schwankend, kreisend, suchend, herumtastend, zu unsicher. Immer noch zu sehr die Geste des Weltverbesserers spiele ich durch. Am schwersten und schockartig war und ist für mich zu lernen, dass alles so ist, wie es ist, jede Einzelheit, jeder Zusammenhang. Differenzierung lernen, nicht die pauschale Ablehnung oder Euphorie. Lernen durch genaues Hinsehen, nicht angestrengt hinsehen, klar und ohne diese zwanghafte Ich-Besessenheit. Was ist tatsächlich da? Beobachtungen zu dem Leben in der Stadt, komme aus der Stadt zurück in mein Zimmer und bin innen völlig leer, zu viel gesehen, aber nichts Genaues gesehen, nicht ein einzelnes lange genug, also völlig frustriert und im Kopf und im Körper frustriert und verwirrt. Und dann zweifelte ich an meinen Augen, ob ich schlechter sehen könnte, nicht mehr das Bild erfassen könnte und schiebe jetzt die Fotos davor. Weiß ich jetzt, wie ich leben möchte, bewegt und kontemplativ, allein und mit Marleen zusammen oder einem anderen Mädchen, ja was, denn schon fange ich wieder an zu schwanken, so und zugleich anders. Blauer Weiß mit wolkengefleckter Himmel zwischen den kahlen Ästen, durch die kahlen Baumkronen über dem engen Tal, ganz rasch vorübergetriebene Wolkenflächen und ich fühle mich nach dem Fußballspielen frisch. Beobachtung, dass das Sitzen vor der Schreibmaschine mich völlig nervös macht, wenn das lange Zeit so geht und vor allem so lange nicht eine genaue Arbeit begonnen ist. Und dazu dann gewöhnliche Arbeit erledigen, Socken waschen, Hemden waschen, einkaufen, etwa so leben und raus aus der Innenstadt, dem aufgewirbelten Dreck. Einfach springen, das tun, wagen, umziehen, größer wohnen, den Zirkel durchbrechen, den Zirkel des diskursiven Gedankens. Leben ist doch mehr als das Fahren im grauen Abgasesumpf. Leben ist doch mehr als eine Handvoll geschickt arrangierter Wörter und ein paar witziger Phrasierungen. Leben ist auch nicht die angebotene Ersatzscheiße in Bildern, Wörtern. Ja, was ist Leben? Was möchte ich denn? Ein anderer Mensch ist ein anderer Mensch, immer. Und ich vergesse, dass ich überlegen kann. Der Zwang zu schreiben ist schon Unsinn. Was kann ich schreiben und was möchte ich schreiben? Und Apathie, dass alles gleich war, was ich anfasste. Ich konnte dies tun oder das, ich sah die Unterschiede nicht. Erinnerung an eine Haltung, freiend, als er vor dem Bahnhof in Trier stand und eine leere, nichtssagende Straße runterschaute, fragte er, soll ich das nun gut finden oder nicht? Dieses permanente Schwanken, dieses Posieren, ich als Schriftsteller, alles ein Blödsinn. Was habe ich zu sagen? Was habe ich zu sagen? Und ich zuckte zusammen, als ein nachhallendes Geräusch, der Knall eines Flugzeugs, das durch die Schallmauer bricht, die ganze Luft erfüllt, in einem Augenblick. Habe zu oft Sachen gemacht, Situationen durchgelebt, die ich gar nicht hätte machen wollen und durchstehen wollen. Und was setzt sich dagegen? Kommt jeweils auf die Situation drauf an. Ein für alle Mal die Welt festlegen? Quatsch. Steuern durch die einzelnen Augenblicke hindurch, auch gegen den Sog zur Vergangenheit. Ist Marleen für mich Vergangenheit? Der Blick nach vorne fehlt mir. Sitze eingesperrt in der Gegenwart und traue mir selber nichts zu. Das wäre lächerlich. Worin liegt meine Unsicherheit? In meinem zu großen Anspruch. Worin liegt der Anspruch? In einem Vergleichen und Messen und Übertreffen und Bessermachen. Warum kann ich Teile der Vergangenheit nicht vergessen? Schuldgefühle wegen meiner eigenen Dumpfheit, Unüberlegtheit, weil ich naiv in Situationen getappt bin. Und jetzt möchte ich beichten. Ist das katholisch? Sich selbst nicht einmal etwas nachsehen können, nicht sich gut finden, alles weiter an höhere leiden und so weiter und so weiter. Und stolziere daher, ängstlich, geduckt. Wer bin ich, wo? Und sehe das Grauen und den Dreck und Lärm und kann nicht rauskommen. Kann nichts geschehen lassen. Vereinbarungen, alles sagen. Mehr Bezüge herstellen, konkret, real, nicht in dem Blick hängen bleiben. Und weiche ich hier nicht aus? Wem? Marleen? Übler Tag heute. Nervös, fummelig. Rechne schon wieder nach, wann ich hier wegfahre. Sind nur noch eine Woche. Und dann? Longkamp. Erkundungen für die Präzisierung des Gefühls für einen Aufstand, Träume, Aufstände, Gewalt, Morde, Reise, Zeit, Magazin, Tagebuch von Rolf-Dieter Brinkmann mit Christian Brückner. Ton und Technik Hans Scheck, Angelika Haller. Regieassistenz Katrin Dollinger. Bearbeitung und Regie Ulrich Gerhardt. Produktion Bayerischer Rundfunk 2008. Redaktion Herbert Kapfer.